1. ICH Richter Main Organ Erwartungsvollnack oben zu dir, der du im Himmelthronst und dein Herrschaft orsupst. 2. Ebenso wie Diener auf die Hand ihres Herrn oder ein Magd auf die Hand ihrer Herrin blicken, richten wir uns sehr aufmerksamkeit auf den Herrn, unseren Gott, bis uns sein Erbarmen schenkt. 3. Sei uns nadig, Herr, erweis uns dein Erbarmen, denn wir haben die Standard verrachten, die uns entgegenschlagt, zur Genu Gertrigen. 4. Unser Seel ist zutiefst gesättigt von dem Hohn der, die sich in Sicherheit wiegen, so wie von der Herablassenden Behandlung durch die Stolzen.